Den Wikingern galten Raben als Wegweiser. Uns führen diese faszinierenden Vögel heute und nächste Woche zu einem grausigen Fund auf den Shetland-Inseln. Scheißtypen. Die hätten uns ruhig noch nach Hause fahren können. Ist doch egal, Catherine. Es war ein toller Abend. Und hier, eine Stärkung für den Einweg. Hey, gib mir auch mal was. Schau mal, dort vorne brennt noch Licht. Ach, das Haus oben auf dem Hügel. Das ist Hillhead. Wohnt da jemand? Ich dachte immer, es steht leer. Es gehört einem alten Mann. Magnus Tate heißt er. Er soll nicht ganz richtig sein im Kopf. Wir mussten uns immer von ihm fernhalten. Dann ist er jetzt sicher ganz allein. Komm, wir wünschen ihm ein frohes neues Jahr. Nein, ich hab doch gesagt, er ist nicht ganz richtig im Kopf. Du hast Angst, Sally. Blödsinn. Du traust dich nicht. Die Nacht der Raben. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Anne Cleves. Teil 1, Raben im Schnee. Es war 20 nach 1 in der Neujahrsnacht. Magnus wusste, wie spät es war. Das sagte ihm die große Uhr über dem Kamin, die Uhr seiner Mutter. Der Rabe saß in seinem geflochtenen Käfig und krächzte leise im Schlaf. Magnus wartete. Die Gäste konnten kommen. Das Torffeuer prasselte. Auf dem Tisch standen eine Flasche Whisky und der Ingwerkuchen, den er sich bei seiner letzten Fahrt nach Lerwick, der Hauptstadt der Shetland-Inseln, gekauft hatte. Seit 8 Jahren war keiner mehr da gewesen, um ihm ein frohes neues Jahr zu wünschen. Doch Magnus wartete. Still. Draußen ist es vollkommen still. Nicht mal der Wind ist zu hören. Mutter hat immer gesagt, wenn in Shetland mal kein Wind weht, erschrecken die Leute. Am Nachmittag war leichter Schnee gefallen. Darüber hatte sich später eine dünne Eisschicht gelegt. Die gefrorenen Schneekristalle glitzerten wie Diamanten im Schein des Leuchtturms von Ravenswick. Im Schlafzimmer klebte innen an der Scheibe eine dicke Schicht Eis. Die Laken würden sich feucht und klamm anfühlen. Auch deshalb blieb Magnus lieber im Sessel seiner Mutter in der Nähe des Feuers sitzen. Er musste wohl eingeschlafen sein. Wäre er wach gewesen, hätte er sie kommen hören. Ihr Lachen, ihre stolpernden Schritte. Er hätte den Strahl der Taschenlampe vor seinem gardinenlosen Fenster tanzen gesehen. Jetzt schreckte er hoch. Er hatte wieder einen Albtraum gehabt, konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. Ein Grinsen kam ihm ins Gesicht. Herein! Immer herein! In den ersten Tagen nach Neujahr dachte Magnus ununterbrochen an die beiden wunderschönen Mädchen. Wenn er morgens aufwachte, sah er sie vor sich. Sally Henry. Blond, rundlich, weich. Wenn er spät abends in dem Sessel am Feuer einnickte, träumte er von ihnen. Und Catherine Ross. Dunkle Haare, schlank, groß. Ob sie wohl wiederkommen? Magnus konnte den Gedanken nicht ertragen, nie wieder mit ihnen zu reden. Bei dem überraschenden Besuch vor wenigen Tagen hatte Sally ihn nach seinem Raben gefragt. Was ist das denn? Ein Raben. Ist das nicht grausam, ihn so gefangen zu halten? Er hat sich den Flügel gebrochen. Er würde nicht wegfliegen. Sally, wir müssen gehen. Denk an deine Eltern. Magnus hätte gerne Gelegenheit gehabt, ihnen zu erklären, was es mit den Raben auf sich hatte. Schon immer hatte er den Vögeln gerne zugesehen. Manchmal sieht es aus, als würden sie spielen. Sie kreisen am Himmel und schlagen Haken, wie Kinder beim Fangen spielen. Dann legen sie plötzlich die Flügel an und stürzen sich vom Himmel herab. Magnus konnte ihnen nachfühlen, wie aufregend das sein musste. Das Rauschen des Windes, das Tempo des Sturzfluges. Kurz vor dem Boden flattern sie aus freiem Fall davon und ihr Krächzen klingt wie freudiges Gelächter. Manchmal konnten Raben auch grausam sein. Einmal hatte Magnus zugeschaut, wie sie einem neugeborenen, kränklichen Lamm die Augen aushackten. Das Mutterschaf brüllte vor Schmerz und Zorn, konnte sie aber nicht verscheuchen. Auch Magnus hatte die Vögel nicht verscheucht. Wie gelähmt schaute er zu, wie sie hackten und zerrten und ihre Klauen in Blut tunkten. Raben sind kluge Vögel. Man muss sich aber vor ihnen in Acht nehmen. Das alles hätte er gerne den hübschen jungen Frauen noch erzählt. So wartete er an seinem Fenster und sah zu, wie die Inseln unter Eis und Schnee verschwanden. Am dritten Tag gingen Magnus Brot und Milch aus. Es waren auch keine Haferkekse oder Schokoladenplätzchen mehr da, die er so gern zum Tee aß. Er fuhr mit dem Bus nach Lerwick, obwohl es ihm nicht leicht fiel, das Haus zu verlassen. Wenn die Mädchen wiederkommen und ich bin nicht da. Magnus kannte die meisten Fahrgäste im Bus. Mit einigen war er zur Schule gegangen. Doch er suchte sich einen freien Platz abseits der anderen. Keiner sprach ihn an oder nahm auch nur Notiz von ihm. Das war immer so. Nach dem Einkaufen gönnte er sich meistens noch eine Tasse Milchkaffee und etwas Süßes. Heute allerdings hatte er es eilig. Er nahm gleich den nächsten Bus zurück. Auf halber Strecke etwa stieg Catherine ein. Zunächst sah er sie gar nicht. Irgendetwas brachte ihn dazu, sich umzudrehen. Vielleicht ihre Stimme, als sie den Fahrschein kaufte. Vielleicht ihr Parfum. Der Duft, den sie mit in sein Haus gebracht hatte. Catherine, sie ist noch hübscher als Sally. Sie hat immer noch die blauen Strähnen in den Haaren. Die sehen aus wie Haarbänder. Sie trug einen langen, schweren grauen Mantel, darüber einen handgestrickten, leuchtend roten Schal. Wie frisches Blut. Und sie sah müde aus. Ohne ihn zu bemerken, ließ sie sich auf den erstbesten Platz sinken. Als sie an derselben Haltestelle ausstiegen, ließ Magnus ihr den Vortritt, doch sie schien ihn immer noch nicht zu erkennen. Für das junge Mädchen sahen wahrscheinlich alle alten Männer gleich aus. Wie für mich die Touristen. Doch dann blieb Catherine auf der untersten Stufe stehen, drehte sich um und sah ihn an. Sie lächelte zögernd und hielt ihm die Hand hin, um ihm beim Aussteigen zu helfen. Wollhandschuhe. Lieber würde ich ihre kalte Haut spüren. Hallo. Tut mir leid wegen neulich. Wir haben Sie hoffentlich nicht zu sehr gestört. Gar nicht. Ich fand es schön, dass ihr gekommen seid, du und Sally. Sie grinste, als hätte er etwas Lustiges gesagt. Schweigend gingen sie ein Stück nebeneinander her. Wenn ihm nur etwas einfallen würde, was er zu ihr sagen könnte. Morgen fängt die Schule wieder an. Unsere Ferien sind zu Ende. Gehst du gern zur Schule? Eigentlich nicht. Es ist langweilig. Ja, ich war auch nicht gern auf der Schule. Wo warst du heute Morgen? Nicht heute Morgen, letzte Nacht. Ich war auf einer Party bei Freunden. Und deine Freundin? War sie nicht dabei? Sally. Sie durfte nicht mit. Ihre Eltern sind ziemlich streng. War es eine gute Party? Das interessierte ihn wirklich. Er war selbst nie viel auf Partys gewesen. Och, das Übliche. Da oben ist mein Haus. Komm doch noch mit rein. Trink einen Schluck Whisky mit mir. Gegen die Kälte. Oder einen Tee. Er rechnete nicht damit, dass sie die Einladung annehmen würde. Sie war ein gut erzogenes Mädchen, das sah man sofort. Man hatte ihr bestimmt auch beigebracht, nie mit Fremden nach Hause zu gehen. Ein bisschen früh für einen Whisky. Es war der 5. Januar, der erste Schultag nach den Ferien. Fran Hunter war auf dem Weg nach Hause, nachdem sie ihre Tochter in die Schule gebracht hatte. Fran blieb stehen und blickte zum Meer hinunter, in der Hoffnung, noch einmal das Bild genießen zu können, das sie auf dem Hinweg gesehen hatte. Da hatte sie sich schon vorgenommen, es nachzumalen. Das ist mit nichts zu vergleichen. Besser kann es nicht mehr werden. Es war richtig, zurückzukommen. Vor allem die Farben hatten sie gefesselt. Sonst waren die Farben auf der Insel sanfter. Olivgrün, Schlammbraun, Meergrau. Und der übliche Nebel ließ sie noch weicher erscheinen. Jetzt, im hellen Sonnenlicht des frühen Morgens, wirkte das Bild noch klarer und kräftiger. Im Hintergrund das kräftige dunkle Blau des Wassers und das schimmernde Graugrün der Uferklippen, davor das harte Weiß der Schneedecke und darauf drei Umrisse im Gegenlicht. Raben. Drei Raben. In ihrem Bild würden sie eckig erscheinen, kantig, abstrakt. Grobe Vogelgestalten, wie aus hartem dunklem Holz geschnitzt. Und dazwischen dieser Farbfleck, rot wie der Widerschein der scharlachroten Sonne. Fran wollte sich das Ganze aus der Nähe ansehen. Sie stapfte durch ein tiefes Schneefeld, musste über ein Gatter klettern und durch eine Öffnung in einer halb zusammengefallenen Steinmauer. Als Fran sich auf sie zubewegt hatte, waren die Vögel kurz aufgeflattert. Doch jetzt, wo sie wie erstarrt stehen blieb, kehrten sie zurück. Fran begriff erst, als sie genau davor stand, was sie da sah. Bis dahin war alles nur Form und Farbe gewesen. Jetzt wurde der kräftige rote Farbklecks plötzlich zu einem Schal aus Wolle. Oh mein Gott. Der graue Mantel und die weiße Haut verschwammen vor dem Hintergrund der Schneedecke. Vor ihr lag ein toter Körper. Die Raben hackten in das Gesicht eines Mädchens. Ein Auge fehlte bereits. Magnus stand am Fenster und sah hinaus. Seit der Morgendämmerung stand er da. Er hatte gesehen, wie die junge Mutter zur Schule gegangen war und das kleine Mädchen auf dem Schlitten hinter sich hergezogen hatte. Als wir klein waren, sind die Mütter nicht so mit uns umgegangen. Magnus dachte viel an früher. Die Erinnerungen vernebelten ihm das Gehirn und verwirrten ihn. Hübsch ist die Kleine. Cassie heißt sie. Jetzt kam die Mutter mit leerem Schlitten von der Schule zurück. Er sah ihr zu, wie sie vorgebeugt mit schweren Schritten den Hügel hinaufstapfte, hoch auf die Kuppe, hinter der Catherine Ross im Schnee lag. Die Raben sind wild heute. Magnus verließ eine Zeit lang seinen Posten am Fenster, um sich Tee aufzubrühen. Als er mit der Tasse in der Hand zurückkehrte, sah er den Mann der Lehrerin in seinem grauen Land Rover die Straße entlang fahren. Magnus hatte noch nie mit ihm gesprochen, aber er kannte ihn. So gut, dass er wusste, dass Alex Henry heute ungewöhnlich spät dran war. Als der Wagen an der Abzweigung stehen blieb und der Mann ausstieg, verfiel Magnus in Panik. Er ist wütend auf mich, will mich zur Rede stellen, weil ich Catherine und seine Tochter in mein Haus gelassen habe. Doch Henry schaute gar nicht zu ihm, sondern kletterte über das Gatter und folgte den Fußspuren der jungen Mutter. Magnus wurde wieder ruhiger. Aber er hätte gerne gewusst, was sich da auf der anderen Seite des Hügels abspielte. Wenn sie allein wäre, könnte ich zu ihr gehen und nachsehen. Dann kam die Frau plötzlich zurück. Als sie die Straße erreichte, strauchelte sie, ihr Gesicht war verweint. Sie wirkte aufgewühlt und blickte starr und benommen drein. Als Agnes gestorben ist, hat Mutter auch so ausgesehen. Die Frau kletterte in den Wagen von Alex Henry und machte den Motor an, fuhr aber nicht weg. Ich kann zu ihr gehen und ihr eine Tasse Tee anbieten. Ich kann sie auch einladen, mal mit ihrer Tochter zu mir zu kommen. Zu dritt wären wir eine richtige Teegesellschaft. Das Mädchen könnte mit der Puppe spielen, die früher Agnes gehört hat. Sie kann ihr die Bänder ins Haar flechten. Motorengeräusche rissen Magnus aus seinem Traum. Ein weiterer Land Rover, ein dunkelblauer. Am Steuer saß ein Mann in Uniform. Der Anblick der schweren Uniformjacke und der Kappe, die der Mann sich aufsetzte, als er aus dem Wagen stieg, ließ Magnus wieder in Panik geraten. Er erinnerte sich noch genau an das letzte Mal. Damals waren es zwei Uniformierte gewesen, die ihn abgeholt hatten. Seine Mutter wollte mitkommen, doch die beiden hatten gesagt, das sei nicht nötig. Erzähl ihnen nichts, Junge. Du musst ihnen nichts erzählen. Was grinst du so blöd? Ist das etwa komisch? Ein Mädchen ist verschwunden. Was gibt's da zu lachen, du perverse Schwein? Sollten Sie jetzt nicht vor Ort sein und die Leiche anschauen, Inspektor Paris? Da darf ich jetzt noch nicht hin. Erst wenn die Spurensicherung durch ist. Haben Sie Ewan schon benachrichtigt? Sie meinen den Vater des Mädchens? Ja, Ewan Ross. Er ist Lehrer an der Anderson High in Lerwick. Kollegen sind auf dem Weg in die Schule. Kannten Sie Catherine? Ja, sie hat hin und wieder auf Cassie aufgepasst. Wie alt war Catherine eigentlich? 16, fast 17. Sind Sie mit Mr. Ross befreundet? Wir sind Nachbarn. Seine Frau ist an Krebs gestorben. Er hat nach ihrem Tod eine Veränderung gebraucht und ist mit Catherine aus einer Stadt in Yorkshire hierher gezogen. Ist etwas länger als ein Jahr her. Ich war auch noch nicht lange zurück. Warum sind Sie zurückgekommen? Ist das wichtig für die Ermittlungen? Sie haben eine Leiche gefunden, höchstwahrscheinlich ein Mordopfer. Also müssen Sie jetzt Fragen beantworten, auch persönliche. Außerdem reden die Leute über Sie. Ihr Mann ist hier ziemlich bekannt. Bin übrigens mit Duncan zur Schule gegangen. Er ist nicht mehr mein Mann. Also, warum sind Sie zurückgekommen? Ich liebe die Inseln. auch wenn ich Duncan nicht mehr liebe. Außerdem ist es praktisch. So hat Cassie wenigstens Kontakt zu ihrem Vater. Und London ist wirklich kein guter Ort, um ein Kind großzuziehen. Sie wollte dem Inspektor nichts von der Malerei erzählen. Von ihrem Traum, davon leben zu können. Am liebsten hätte sie jetzt sofort ein großes Blatt und einen Kohlestift geholt und ihn gemalt. Wie er sich völlig entspannt, mit der Kaffeetasse in der Hand, ohne Schuhe, mit ausgestreckten Beinen in ihrem Sessel zurücklehnte. Erzählen Sie mir mehr über Hugh und Ross. Es fällt ihm sehr schwer, ohne seine Frau zurechtzukommen. Natürlich, nach 20 Jahren. Ich kenne ihn nicht wirklich gut, er ist schwer einzuschätzen. Aber? Ich glaube, er ist depressiv. Krankhaft, meine ich. Als ich hier eingezogen bin, ist er gleich am ersten Tag vorbeigekommen, um sich vorzustellen. Er war nett, charmant. Er hat mir von seiner Tochter, von Catherine, erzählt. Kein Wort von seiner Frau. Später hat er mich mal zum Abendessen eingeladen. War es ein schöner Abend? Am Anfang schon. Er hat sich viel Mühe gegeben. Er hat ein hübsches Haus. Überall Fotos von seiner toten Frau. Es ist etwas gruselig, aber seine Art, damit umzugehen. Wir waren beide ziemlich nervös, haben schnell viel getrunken. Ich habe ihm von meiner Scheidung erzählt und dass Duncan jetzt leidenschaftlich mit einer Frau zusammen ist, die meine Mutter sein könnte. Celia Isbister? Ja. Irgendwann hat er angefangen zu weinen. Er hat geschluchzt und gewimmert. Ist völlig zusammengebrochen. Mein Gott. Jetzt auch noch Catherine. Wie war das Verhältnis der beiden? Hatten Sie den Eindruck, dass es Spannungen gab? Reibereien? Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich gestritten haben. Er war immer so mit seinem Schmerz beschäftigt, dass er für sie keine Zeit, keine Energie hatte. Wann haben Sie Catherine zum letzten Mal gesehen? Fran hatte wieder das Bild vor Augen. Raben. Raben, die auf das Gesicht des Mädchens einhacken. Richtig gesehen? An Silvesternachmittag. Sie ist gekommen, um mir einen Termin zu bestätigen. Sie passt manchmal auf Cassie auf. Was hat sie für einen Eindruck auf sie gemacht? Es ging ihr gut. Sie war lebhaft, gesprächig. Sie hat mir erzählt, dass sie mit ihrer Freundin Sally am Abend zur Hogmanay-Feier nach Lerwick fahren will. Sally? Sally Henry. Sie wohnt in dem Haus neben der Schule. Ihre Mutter ist Cassies Lehrerin. Das war das letzte Mal, dass Sie sie gesehen haben. Da habe ich zum letzten Mal mit ihr gesprochen. Gesehen habe ich sie gestern noch mal. Von Weitem. Sie ist um die Mittagszeit aus dem Bus gestiegen und mit diesem sonderbaren alten Mann aus Hillhead die Straße entlang gelaufen. Erzähl ihnen nichts, Junge. Du hast nichts getan. Magnus hatte schon eine ganze Weile das Bedürfnis gespürt, sich zu erleichtern, aber nicht gewagt, seinen Beobachtungsposten am Fenster zu verlassen. Ausgerechnet jetzt rückte die Polizei an. Der große Mann im zerknitterten Anzug, der am Morgen mit der jungen Frau in seinem Wagen weggefahren war. Magnus hoffte, dass er sie nicht in den Raum mit den weiß glänzenden Wänden gebracht hatte. Dieser gammelige Kerl saß jetzt an seinem Tisch. Obwohl er von der Polizei war, machte er auf Magnus einen sympathischen Eindruck. Sie haben einen Raben. Es sind kluge Vögel. Haben Sie heute Morgen die Raben unten am Hügel gesehen? Die sind da immer. Ist es jemand gestorben? Ein junges Mädchen? Catherine. Erzähl ihnen nichts, hatte ihm seine Mutter eingeschärft beim letzten Mal. Aber er konnte nichts dagegen tun. Woher wissen Sie, dass... Wie das blöde Grinsen von selbst in sein Gesicht kam, fielen ihm manchmal die Worte einfach so aus dem Mund heraus. Waren Sie bei der Leiche im Schnee? Sie haben die Raben bemerkt und sich gefragt, was sie wohl angelockt hat. Ja. Dann haben Sie nachgeschaut. Ja. Warum haben Sie die Polizei nicht gerufen, Magnus? Oh, sie war schon tot. Ich konnte ihr nicht mehr helfen. Aber die Polizei muss doch informiert werden. Ja, hier ist kein Telefon. Sie hätten einen Nachbarn mit einem Telefon bitten können. Die reden nicht mit mir. Wann haben Sie Catherine gefunden? Es war noch dunkel, als ich aus dem Haus gegangen bin. Wie lange leben Sie hier schon allein, Magnus? Seit meine Mutter tot ist. Wann ist Ihre Mutter gestorben? Wie viele Jahre war das wohl her? Magnus wusste es einfach nicht mehr. Wieder kam das Grinsen in sein Gesicht. Agnes ist auch tot. Wer ist Agnes? Meine Schwester. Sie hat Keuchhusten bekommen. Sie war 10. Sie müssen sich sehr einsam gefühlt haben. Bestimmt haben Sie sich über Gesellschaft gefreut. Waren Sie mit Catherine befreundet? Ja, befreundet. Sie haben sie gestern im Bus getroffen. Sie kam von einer Party. Sie hat so müde ausgesehen. Wie war sie angezogen? Nicht sehr feierlich. Als Sie sie heute draußen hinter dem Hügel gefunden haben, hatte sie noch dieselben Kleider an wie gestern im Bus? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht hätte er eine andere Antwort geben sollen, falls die Frage ein Trick gewesen war. Ich erinnere mich an den roten Schal. Hat sie Ihnen erzählt, wo die Party war? Nein. Sie war noch hier zum Tee. Magnus wusste, dass er das nicht hätte sagen dürfen. Sie wollte ein Bild von mir machen für ein Projekt. Deshalb ist sie mitgekommen. Hat sie das Foto gemacht? Ja, mehrere. War sie vorher schon mal hier? Ja. In der Neujahrsnacht. Catherine und Sally. Sie haben mir frohes Neujahr gewünscht. Sally Henry? Ja, die Tochter von der Lehrerin. Aber gestern war Catherine allein hier. Allein, ja. Ja, sie hat Kuchen gegessen und Tee getrunken. Um wie viel Uhr ist sie gegangen? Sie haben doch diese schöne Uhr, Magnus. Ich weiß nicht. War es noch hell? Oh ja, ja, hell war es noch. Wollte sie nach Hause? Ja, ich habe gesehen, wie sie reingegangen ist, dort drüben in das Haus mit dem Glasanbau. Magnus, vor 8 Jahren ist schon mal ein Mädchen verschwunden. Catriona. Sie war noch jünger als Catherine. Magnus wollte die Augen schließen und damit die Frage aussperren. Er sah sich wieder auf dem Polizeirevier in dem Raum mit den weiß glänzenden Wänden, sah, wie die Faust von seinem Gesicht zurückschnellte und hatte den Geschmack von Blut im Mund. Sie kannten Catriona, stimmt's? War sie auch zum Tee bei Ihnen? Erzähl Ihnen nichts. Keiner hat sie gefunden. Auf der Fahrt zurück nach Lerwick musste Jimmy Paris an Catherines Vater, Ewan Ross, denken. Er würde ihn möglichst bald besuchen müssen. Er konnte es sich nicht vorstellen, wie es sein musste, ein Kind zu verlieren. Nicht richtig. Sarah, seine Frau, hatte eine Fehlgeburt gehabt. Für ihn begann mit dem Tod dieses ungeborenen Kindes, es war ein Junge, das Scheitern seiner Ehe. Es war meine Schuld. Sarah wurde immer trübsinniger und distanzierte sich. Er verbrachte immer mehr Zeit auf dem Revier. Als sie ihm dann sagte, sie wolle ihn verlassen, war er fast erleichtert. Er konnte es nicht ertragen, seine Frau so unglücklich zu sehen. Inzwischen war Sarah mit einem Arzt verheiratet und lebte irgendwo in den Scottish Borders. Sie hatte bereits 3 Kinder. Und von einer Weihnachtskarte wusste Paris, dass ein weiteres unterwegs war. Wie muss sich Catherines Vater fühlen? Fran Hunter gingen die Worte der anderen Mütter nicht mehr aus dem Sinn. Als sie Cassie an der Schule abgeholt hatte, stand sie zum ersten Mal im Mittelpunkt. Die Frauen hatten die Köpfe zusammengesteckt. Stimmt es, dass die Raben ihr die Augen ausgehackt haben? War sie wirklich splitternackt? Hat es viel Blut gegeben? Ich habe gesehen, wie dieser Inspektor zu Magnus Tate gegangen ist. Vielleicht kriegt er ja diesmal endlich, was er verdient. Es ist nicht das erste Mal, dass hier ein Mädchen umgebracht wurde, Mrs. Hunter. Catriona Bruce. Die Bruces haben im selben Haus gewohnt wie jetzt June und Catherine. Wenn das kein Zufall ist. Dass der Alte nicht ganz richtig im Kopf ist, wussten wir ja schon immer. Er war selbst wie ein Kind. Wir dachten, wir tun ihm einen Gefallen, wenn wir die Kinder mit ihm reden lassen. Jetzt wissen wir es besser. Ich habe Cassie auch mit ihm reden lassen. Mama. Der Mensch hat mich gewarnt. Mama, da ist jemand an der Tür. Was? Als Fran gerade daran dachte, wie schrecklich es für Ewan sein musste, in sein großes gläsernes Haus zurückzukehren, eingesperrt in seine Gedanken an 2 tote Ewan, Frauen, stand er schon vor ihrer Tür, zitternd, trotz seines langen Mantels. Sie rief sofort Duncan an, der Cassie über Nacht zu sich holte und begleitete Ewan nach Hause. Hat die Polizei schon eine Vermutung, was passiert ist? Mir hat keiner was gesagt. Es gibt erst etwas zu erzählen, wenn die Spezialisten aus Inverness da sind. Mit wem hast du gesprochen? Mit Inspektor Paris aus Lerwick. Er ist zurückhaltend, einfühlsam, aber durch seine Fragen habe ich vor allem gemerkt, wie wenig ich mich um Catherine gekümmert habe. Ich war nur mit mir selbst beschäftigt. Mit meinem Selbstmitleid. Dieses Gefühl ist so zerstörerisch, Fran. Ich bin sicher, Catherine hat es verstanden. Was hat Paris denn gemeint? Er hat mich nach ihren Freunden gefragt. Außer Sally kenne ich keinen beim Namen. Sie hatte schon auch Besuch von Jungs, aber ich weiß nicht, ob es jemand Besonderen für sie gab. Ich weiß nicht mal, wo sie in der Nacht vor ihrem Tod war. Ich bin auch nie auf die Idee gekommen, mir Sorgen zu machen. Wir sind hier in Shetland. Was glaubt die Polizei, wann sie ermordet wurde? Ich hab dir doch gesagt, mir erzählt keiner was. Entschuldige. Du kannst ja nichts dafür. Ich habe Catherine gestern nicht gesehen. Eigentlich schon seit 2 Tagen nicht mehr. Das war bei uns nichts Außergewöhnliches, das weißt du. Ich war den ganzen Tag bis spät am Abend in der Schule. Fortbildung. Catherine hatte mir am Vormittag eine SMS geschickt. Mach dir keine Sorgen, falls ich heute Abend nicht da bin. Bin eingeladen. Liebste Grüße, C. Am Abend davor war sie auch schon auf einer Party. Wo war die Party? Ich weiß es nicht. Die Polizei weiß aber, dass sie gegen Mittag wieder hier war. Sie wurde im Bus gesehen. Von dem alten Mann, der auf dem Hillhead-Hügel wohnt. Fran musste daran denken, wie sie die beiden zusammen hatte weggehen sehen. Offenbar glauben die, dass sie an der Stelle getötet wurde, wo du sie gefunden hast. Ich darf sie aber nicht sehen. Ich halte das nicht länger aus. Was hat dir die Polizei über den alten Mann erzählt? Nichts. Warum? Als ich heute Nachmittag Cassie abgeholt habe, wurde viel geredet. Vor Jahren ist offenbar ein kleines Mädchen von hier verschwunden. Sie hieß Catriona Bruce und hat in diesem Haus gewohnt. Der alte Magnus Tate wurde damals verdächtigt. Es spielt keine Rolle, wer sie umgebracht hat. Im Moment ist es nicht wichtig für mich. Sie ist tot. Das ist wichtig. Und dass sie immer noch da draußen im Schnee liegt. Und dass sie mich nicht zu ihr lassen. Was war Catherine Ross für ein Mensch? Sally konnte sich nur schwer auf die Fragen des Inspektors konzentrieren. Den ganzen Nachmittag schon schwirrten die Gerüchte über Catherine durch die Anderson High. Für was hat sie sich interessiert? Auch im Bus gab es kein anderes Gesprächsthema. Und beim Abendbrot versorgte ihre Mutter sie mit den letzten Neuigkeiten. Wie war das Verhältnis zu ihrem Vater? Catherine hieß, es sei tot. Wie war dein Verhältnis? Sally konnte es nicht glauben, aber es gab keinen Zweifel daran. Ihr wart befreundet? Schließlich war es Sallys Vater, der die Polizei zu der Leiche gerufen hatte, nachdem er auf eine hysterische Fran Hunter aufmerksam geworden war. Hatte sie einen Freund? Mit dir wird sie doch über sowas gesprochen haben. Sie hat mir nichts erzählt. Sallys Gedanken wanderten immer wieder zu Robert Isbister. Seit den Umarmungen auf der Hogmanay-Feier und den zarten Küssen auf der Heimfahrt danach musste sie immer wieder an ihn denken. An die goldenen Härchen auf seinem muskulösen Arm. An den breiten Oberkörper, an den er sie gedrückt hatte. An die großen, weichen Hände, die er ihr sanft in den Nacken gelegt hatte. An Silvester. Ich war mit ihr bei der Feier in Lerwick. Meine Eltern dürfen das nicht erfahren. Und später hat uns sein Typ im Wagen mit zurückgenommen. Wer war das? Ich konnte ihn nicht sehen. Es war stockdunkel. Wir haben uns hinten zu viert reingequetscht. Die anderen, außer Cat und mir, wollten noch auf eine Party im Süden der Insel. Catherine saß auf dem Beifahrersitz. Sie und der Fahrer haben kein Wort miteinander geredet, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich kennen. Wer war noch im Wagen? Ein Typ aus South Mainland, studiert jetzt in Aberdeen, und eine Krankenschwester aus Lerwick. Sie arbeitet im Gilbert Bain Hospital. Die beiden sind ein Paar. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Und die vierte Person auf der Rückbank? Robert Isbister. Mehr brauchte sie nicht zu sagen. Ganz Shetland kannte die neureichen Isbisters. In den Kneipen der Inseln kursierten Geschichten von wilden Partys auf der Wandering Spirit, dem Boot, das Robert von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Aber Robert war nicht mit Catherine zusammen. Nein. Man hört nur, er habe eine Vorliebe für junge Mädchen. Oder hast du vielleicht ein Auge auf ihn geworfen? Blödsinn. Sie kennen meine Mutter nicht. Die würde mich umbringen. Catherine war am Abend vor ihrem Tod, vorgestern, auf einer Party. Warst du auch dort? Nein. Ich darf nicht auf Partys. Aber hast du etwas darüber gehört? Weißt du, wo die Party war? Nein. Sally, gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht wissen sollte? Er wartete geduldig auf eine Antwort. In der Neujahrsnacht, nachdem uns der Typ vorne an der Hauptstraße abgesetzt hatte, unterhalb der Hügel, haben wir diesen alten Mann besucht. Magnus Tate. Es war eine Art Mutprobe. Wart ihr in seinem Haus? Sally wunderte sich, dass der Inspektor nicht überrascht wirkte. Hatte sie doch gehofft, ihn damit schockieren zu können. Ja, kurz. Er war ganz besessen von Catherine. Hat sie die ganze Zeit angestarrt, als hätte er einen Geist gesehen. Magnus schaute auf die Uhr seiner Mutter. 8 Uhr. Er rechnete schon den ganzen Abend damit, dass die Polizei ihn holen würde. Immer mehr und immer größere Autos hatten vor dem Gatter mit dem blau-weißen Absperrband gehalten und die Polizisten hatten immer mehr Kabel, Werkzeuge, Lampen, Stative und einen Generator mühsam auf einem kleinen Karren durch den Schnee gezogen. Dorthin, wo noch immer Catherine lag, unter einer durchsichtigen Plane. Wie Schneewittchen in ihrem gläsernen Sarg. Ihre Haare haben dieselbe Farbe wie die Flügel von Raben. Immerhin, der Boden ist gefroren. Es gibt vorerst keine Tiere, kein Ungeziefer, keine Verwesung. Magnus wusste, wie schnell ein totes Lamm zu verwesen begann, wenn die Sonne schien. Catriona. Fiona! Sei keine Heulsuse, Junge. Jimmy Paris hatte das Gefühl, den ganzen Tag nichts anderes getan zu haben, als auf dieser Straße zwischen Lerwick und Ravenswick hin und her zu fahren. Um die ersten Informationen zu sammeln, hatte er viele Kilometer zurückgelegt. Schließlich wollte er dem Team aus Schottland beweisen, dass er vorangekommen war. Gerade hatte er Robert Isbister in dessen Stammkneipe getroffen. Es gibt nichts zu erzählen, Columbo. Wir saßen beide im selben Auto, das ist alles. Das verwöhnte, neureiche Muttersöhnchen kannte Catherine besser. Anders, als er es zugeben will. Wie mochte es für Catherine Ross gewesen sein, als Fremde auf die Insel zu kommen? Sie war in einer Stadt in Yorkshire aufgewachsen und konnte sich nicht daran gewöhnen, in einem Goldfischglas zu leben, wo jeder genau wusste, was der andere tat. Oder zumindest glaubte es zu wissen. Sie war einsam hier. Obwohl es für sie Sally gab und vielleicht einen Freund, den wir noch finden müssen, war sie schrecklich einsam. Genauso einsam wie Magnus Tate. Paris konnte nicht sagen, ob Magnus tatsächlich ein Mörder war. Er wusste nur, dass ihn alle Welt dafür hielt. Es ärgerte ihn maßlos, dass sogar seine Kollegen vor Ort ganz selbstverständlich davon ausgingen. Chef, wieso nehmen wir Tate nicht in Gewahrsam? Der Fall ist doch offensichtlich. Wir müssen doch mindestens einen Wachposten vor Hillet postieren. Am meisten irritierte Paris die Faulheit, besonders die seines Kollegen Sandy Wilson, der zu träge war, ernsthaft zu ermitteln. Er hoffte inständig, dass die Kollegen aus Inverness unvoreingenommen an den Fall herangehen würden, sich nicht von der schottländischen Gerüchteküche infizieren ließen und dass sie noch vor Mitternacht eintreffen würden. Kollegen, unsere Spezialistin Jane Meltham kümmert sich vor Ort um die Leiche und wird uns hoffentlich noch in dieser Nacht erste Untersuchungsergebnisse liefern. Inspektor Taylor, ich habe gehofft, dass wir das Mädchen noch vor morgen früh wegbringen können. Viele Kinder müssen da vorbei. Unterhalb des Hügels ist die Grundschule. Sie können sicher sein, Jimmy, dass Jane ihr Bestes geben wird. Schließlich soll sie möglichst bald weiter nach Aberdeen zur Autopsie. Wir haben uns erkundigt, es gibt vorerst kein Tauwetter. Die Untersuchung der Spuren am Fundort kann also warten. Paris war es ein bisschen peinlich, dass sie dem ehrgeizigen jungen Kollegen und seinem Team nichts Besseres zu bieten hatten als dieses kleine, schäbige Hotelzimmer und Whisky aus Plastikbechern. Detective Inspector Taylor allerdings schien so fixiert auf die Lösung des Falls zu sein, dass er von seiner Umgebung vermutlich nichts mitbekam. Er konnte nicht still sitzen und tigerte unaufhörlich hin und her. Ich werde es nicht dulden, dass die Ermittlungen scheitern, weil einer aus dem Team sich blöd anstellt und die Beherrschung verliert. Aber wir sollten keine vorschnellen Schlüsse ziehen, dass Magnus Tate wirklich der Mörder ist. Es gibt zwar Indizien, Aussagen, die Tate belasten, auch seine eigene. Wir haben aber keine Beweise. Catherine Ross, das Opfer, war eine selbstbewusste, starke junge Frau, ein Großstadtkind. Sie hätte nicht einfach stillgehalten und sich von dem gebrechlichen Alten umbringen lassen. Chef, aber die Sache mit Catriona... Warte, Sandy. Der Fall vor 8 Jahren liegt da völlig anders. Ein kleines, naives Landkind. Außerdem hat man ihre Leiche nie gefunden. Sie wurde also, falls sie überhaupt ermordet wurde, wahrscheinlich vergraben, auf jeden Fall versteckt. Dieses Mal lässt der Täter die Leiche offen liegen, wie auf einem Präsentierteller. Wenn Tate es nicht war, wer dann? Ich habe da noch keine Theorie. Wir sollten die Ermittlungen vorerst möglichst offen halten. Gut, Jimmy. Priorität ist es, herauszukriegen, wo Catherine in der Nacht vor ihrem Tod war. Ob sie vielleicht einen Freund hatte. Aber jetzt, Kollegen, gehen wir erstmal alle schlafen. Wir haben morgen einen harten Tag vor uns. Punkt Mitternacht betrat Paris sein Haus. Taylor hatte sie alle eine Stunde vor Sonnenaufgang in die Einsatzzentrale beordert. Wenn Paris jetzt frühstückte, blieb ihm am Morgen nur Zeit. Beim Essen las er die Post vom Vortag. Ein dünner Luftpostbrief von einer alten Freundin aus Fair Isle, seinem Heimatinselchen, die Mitte 30 beschlossen hatte, dass sie noch mehr von der Welt sehen wollte als nur Schafe und Strickpullover. Ich bin Lehrerin in Tansania. Komm mich doch mal besuchen, Jimmy. Mit 15 hatte Paris sie geliebt. Vielleicht hatte das ja immer noch. Er hatte auch Sarah geliebt. Vielleicht hatte das noch immer. Emotionale Inkontinenz. Hat Sarah das so genannt? Sie hat vermutlich recht damit. Allein in der aktuellen Ermittlung hatte Jimmy bereits das dringende Bedürfnis, Fran Hunter und ihre Tochter zu beschützen, obwohl er Cassie noch gar nicht zu Gesicht bekommen hatte. Und er empfand ein überwältigendes Mitgefühl für Magnus Tate, unabhängig davon, ob er ein Mörder war. Als Polizist sollte man distanzierter sein. Eine neue Nachricht. Jimmy, ich dachte, das interessiert dich. Willie und Ellen geben den Scurry-Hof jetzt doch auf. Sie ziehen nach England, um näher bei Ellen zu sein. Ruf mich doch mal an. Das wäre dein Traum, Mom. Ich als Getreidebauer in deiner Nähe auf Fair Isle, dem Ende der Welt. Enkelkinder natürlich auch, am liebsten von Sarah. Aber das ist vorbei, Mom. Jetzt braucht mich Detective Inspector Roy Taylor hier in einem Mordfall. Ist das in Ordnung so, Inspector Taylor? Eine Ermittlung dieser Größenordnung haben wir noch nie durchgeführt. Die Rechner laufen alle schon. Paris hatte Sandy Wilson mit der Koordinierung der Einsatzzentrale betraut. Computer waren sein Spezialgebiet. Routinearbeit im Büro lag ihm. Mit der Bevölkerung wollte Paris ihn nicht in Berührung kommen lassen. Großartig. Wirklich ganz großartig, Sandy. Ich nehme an, wir haben schon eine Telefonhotline. Gerade freigeschaltet. Die Hotline muss rund um die Uhr besetzt sein. Irgendwer wird den entscheidenden Hinweis liefern, der zur Festnahme führt. Kein Zeuge darf, wenn er sich durchgerungen hat, uns anzurufen, nur eine Mailbox erreichen. Ist das klar? Alles klar. Ja. Also, Kollegen, die Fakten. Das Opfer, Catherine Ross. In der Neujahrsnacht fällt sie mit ihrer besten Freundin Sally Henry bei Magnus Tate ein. Eine Art Mutprobe. Für die Nacht vom 3. auf den 4. Januar sagt sie ihrem Vater, dass sie zu einer Party geht und wahrscheinlich nicht zu Hause übernachtet. Dann die SMS vom 4. Wieder teilt sie ihm mit, dass sie auswärts schläft. Was ist das für eine Party? Hat ihr Vater sie nicht gefragt, wo sie mit wem hingeht? Nein, seine Frau ist vor kurzem an Krebs gestorben, scheint unter Depressionen zu leiden. Konnte sich kaum um seine Tochter kümmern und hat ihr einfach alles erlaubt. Na gut. An einem Ort wie diesem dürfte es nicht allzu schwer sein, das herauszufinden. Es ist also der 4.1., später Vormittag. Catherine fährt von Lerwick nach Ravenswick. Im Bus trifft sie wieder Tate. Geht mit ihm in sein Haus. Tate behauptet, sie sei vor Einbruch der Dunkelheit wieder gegangen. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Am nächsten Morgen findet Fran Hunter, die Mutter des Mädchens, das Catherine ab und zu gehütet hat, ihre Leiche hinter einem der Hügel um Hillhead. Korrekt soweit, Jimmy? Jawohl. Fast hätte er Sir gesagt. Zur Leiche. Hat Jane sie schon freigegeben? Ja, sie ist im Bestattungsinstitut. Heute Abend wird sie mit der Fähre nach Aberdeen überführt. Zur Obduktion. Hatte das Mädchen außer den Kleidern etwas bei sich? Handtasche, Geldbörse, Schlüssel? Weder Tasche noch Schlüssel. Im Mantel war eine Geldbörse. Es waren nur ein paar Münzen drin. Beim Durchsuchen ihres Zimmers haben wir eine Umhängetasche gefunden. Da waren aber auch keine Schlüssel drin. Seltsam, oder? Wieso hatte sie keine Schlüssel dabei? Hier schließt kaum jemand seine Haustür ab. Zumindest nicht bis gestern. Vielleicht hat sie die Schlüssel ja auch verloren. Bei einem Kampf. Ich möchte, dass das Gelände um den Fundort großräumig und sorgfältig abgesucht wird. Kriegen wir das hin oder sollen wir Verstärkung einfliegen lassen? Bisher haben wir solche Suchaktionen mit Hilfe der Küstenwache durchgeführt, mit dem Klippenrettungsteam. Ich weiß allerdings nicht, ob das offiziell genehmigt ist. Ich pfeife auf offizielle Genehmigung. Wir wissen alle, wie lange es dauern würde, bis Verstärkung hier ist. Wir wissen auch, dass jederzeit ein Blizzard oder Tauwetter kommen kann und dann sind wir alle möglichen Spuren los. Ich kümmere mich um die Küstenwache. Danach gehen Sie in die Schule. Vielleicht eine große Versammlung. Den Schülern muss klargemacht werden, wie wichtig Ihre Hilfe ist. Erklären Sie ihnen, dass Sie die Wahl haben, mit ihnen persönlich zu sprechen oder auch mit fremden Beamten über die Hotline. Wir müssen wissen, wo Catherine in der Nacht vor ihrem Tod war, mit wem sie zusammen war. Ich bin vor allem auf der Suche nach einem bestimmten Jungen. Er hat die beiden Mädchen in der Neujahrsnacht nach Hause gefahren. Er ist wohl auch auf der Schule. Aber was ist mit Magnus Tate? Wozu der ganze Aufwand, wenn er das Mädchen doch umgebracht hat? In dieser Ermittlungsphase dürfen wir keine Möglichkeit frühzeitig ausschließen oder eine bestimmte bevorzugen. Es reicht nicht, jemanden vor Gericht zu zerren. Ich muss eine Verurteilung erreichen. Das ist meine Aufgabe. Damals bei Catriona Bruce habt ihr noch nicht mal eine Anklage erwirken können. Verstehen Sie, was ich meine, Sandy? Am folgenden Morgen erst, es war der 6. Januar, wurde Sally klar, was Catherines Tod bedeutete. Am Tag davor, als man die Leiche gefunden hatte, waren ihr die Ereignisse wie ein Film vorgekommen, so aufregend und anders als der Alltag. Jetzt war der Film vorbei und Sally kehrte in die Wirklichkeit zurück. Im Dunkeln wartete sie auf den Bus, mit eiskalten Füßen und ohne, dass ihr jemand Gesellschaft leistete. Und Catherines Abwesenheit war spürbarer, als es ihre Anwesenheit jemals gewesen war. Obwohl Sally versuchte, an etwas anderes zu denken, an ihre alten romantischen Träume von Robert, war ihr Kopf plötzlich voller Bilder, Erinnerungen an Catherine. Sie sah sich mit ihr an Silvester, zuerst in Lerwick und später, wie sie in Magnus Tates Haus stolperten. Catherine war so beherrscht an dem Abend. Tough, wachsam, unverwundbar. Es tut mir so leid, Sally. Das muss furchtbar sein. Wir wissen doch, wie gut ihr befreundet wart. Wir sind alle für dich da. Mach dich nicht verrückt. In der Schule stand sie zum ersten Mal im Mittelpunkt. Sie wurde fast überschüttet mit Aufmerksamkeit und Zuwendung. Normalerweise wurde sie höchstens geärgert. Früher in der Grundschule war sie es gewohnt gewesen, nur aufdringlich angestarrt, gehänselt oder heimlich gekniffen zu werden. Sie war schließlich die Tochter der Lehrerin. Das hatte später auf der Highschool nicht wirklich aufgehört. Noch immer war Schule für sie ein Albtraum. Hat die Polizei mit dir geredet? Alle sagen, es war Magnus Tate. Haben sie ihn schon verhaftet? Die anderen waren offensichtlich noch in der Phase, Catherines Tod als spannenden Film zu betrachten. Sally fand das ekelerregend. Wenn du hier wärst, Cat, würdest du dir zwei Finger in den Hals stecken. Heuchlerische Gefühlsduselei, hast du sowas mal genannt. Es tut mir sehr, sehr leid, dass eure Mitschülerin Catherine Ross auf diese Weise sterben musste. Auf Sally wirkte der Inspektor fast als einziger im Raum ehrlich betroffen, obwohl er sie gar nicht gekannt hatte. Keiner von uns kann sich vorstellen. Vielleicht war es für ihn gerade deshalb einfacher, richtig traurig zu sein. Und wir wollen sie einfach nur in guter Erinnerung behalten. Aber jetzt ist Ehrlichkeit gefragt. Auch und gerade, wenn es Dinge in Catherines Leben gab, die sie lieber geheim gehalten hätte. Falls sie in irgendwas verwickelt war, das zu ihrem Tod geführt haben könnte, muss ich das erfahren. Wenn ihr etwas wisst oder vermutet, ist es eure Pflicht, mich darüber in Kenntnis zu setzen. Ich werde den ganzen Tag hier in der Schule sein und warte auf euch im Büro eures Rektors. Jeder von euch weiß mehr über Catherine als ich. Sally zweifelte nicht daran, dass sie bald alle vor Mr. Shearers Büro Schlange stehen würden. In diesem Stück wollte jeder eine Rolle spielen. Mein Name ist David Scott. Ich habe Catherine in Englisch unterrichtet und war ihr Klassenlehrer. Ich wollte mit Ihnen reden, ehe einer der Schüler... Mir ist klar, dass es Gerüchte gibt. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich habe Catherine sehr bewundert. Sie konnte hervorragend mit Sprache und Literatur umgehen. Und sie hatte einen sehr wachen Geist. Haben Sie sich auch außerhalb der Schule mit ihr getroffen? Nur einmal. Es war ein Fehler. Was ist passiert? Sie hat sehr viel gelesen. Auch über die Pflichtlektüre hinaus. Ich wollte ihr Interesse weiter fördern, also habe ich ihr vorgeschlagen, nach der Schule bei einem Café eine Lektüreliste durchzusprechen. Sie meinte, dass man bei Gesprächen über Literatur besser Wein trinken sollte und dass wir das bei mir zu Hause machen könnten. Sie haben dem Plan zugestimmt, Wein und gelehrte Gespräche. Ja, eigentlich war mir die Idee unangenehm, aber dann dachte ich, es ist ja nichts dabei. Er war in Versuchung geraten, dachte sich Paris, weil sie hübsch und intelligent war. Und genauso einsam wie er selbst. Ich hätte mich niemals darauf einlassen dürfen. Warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr erfüllend ist, eine interessierte Schülerin zu fördern. Ja, deshalb bin ich auch Lehrer geworden, aber wissen Sie, es gibt nur sehr wenige Schüler, die wirklich etwas lernen wollen. Erzählen Sie mir von dem Treffen. Es war in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien, am späten Nachmittag nach der Schule. Sie kam mir so erwachsen vor. Ich hatte das Gefühl, mit einer Gleichaltrigen zu reden. Als sie über Filme und Regisseure sprach, kam ich mir sogar richtig ungebildet vor. Und dann erzählte sie mir, wie beeindruckt sie von dem Buch war, das ich ihr empfohlen hatte. Selinas Geister von Sarah Waters. Das war für mich wie ein großes Kompliment. Ich finde, wenn man sich gemeinsam für ein Buch begeistern kann, dann stellt das eine besondere Verbindung her, wissen Sie? Eine Art Intimität. Haben Sie das auch so zu ihr gesagt? Vermutlich nicht genau in diesen Worten, aber ja. Das kann leicht missverstanden werden. Vielleicht hat Catherine einen falschen Eindruck bekommen. Ich fürchte, genau das hat sie auch. Wie hat sich das geäußert? Erst später, als sie gehen wollte. Sie hat während unseres Gesprächs eine SMS bekommen und daraufhin gesagt, sie müsse jetzt los. Einen Freund treffen. Hat sie den Namen dieses Freundes erwähnt? Nein. Als ich schon an der Tür war, ist es passiert. Ich habe ihr in den Mantel geholfen und dann habe ich sie geküsst. Es erschien mir passend in dem Moment. Sie hat es wohl als sexuelle Annäherung verstanden und mich richtig angewidert angestarrt. Nach einer Weile hat sie mich weggeschubst und ist gegangen, noch bevor ich mich entschuldigen konnte. Ich dachte, dass wir in den folgenden Tagen mal darüber sprechen könnten. Bis zu den Ferien kam sie nicht mehr in meinen Unterricht. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Meinen Sie, es hätte etwas geändert an Ihrem Verhältnis zu Catherine, wenn sie nicht Ihre Schülerin gewesen wäre? Wahrscheinlich wäre ich ehrlich zu ihr gewesen. Hätte ihr meine wahren Gefühle offenbart. Ich hätte ihr gesagt, dass ich sie liebe und dass ich bereit bin zu warten. Paris war gerührt von der Antwort. Es lag eine unbeholfene Würde in den Worten des Lehrers. Er musste sich klar machen, dass das wieder ein Einfall von emotionaler Inkontinenz war. Verzeihen Sie, Sir, Sie wollten mich sprechen. Moment, wir sind gleich fertig. Mein Name ist Jonathan Gale. Ich habe Catherine Ross in der Neujahrsnacht zurück nach Ravenswick gefahren. Paris bemerkte seine verschwollenen roten Augen. Noch ein junger Mann, der Catherine verfallen war. Sie hatte offenbar alle um den Verstand gebracht. Hi Sally, Robert hier. Ich muss dich treffen. Ich bin gerade in der Stadt. In 10 Minuten? Im Hotelrestaurant im 1. Stock. Endlich meldete er sich und wollte sie sehen. Sally hatte ihm ein paar SMS geschickt, nach den Küssen im Auto in der Neujahrsnacht, ohne eine Antwort zu bekommen. Prompt verdrängten die Gedanken an Robert alles andere. Sie hatte sich eben noch überlegt, ob sie mit dem Inspektor reden sollte. Schließlich hatte sie ein Recht darauf zu erfahren, was die Polizei herausgefunden hatte. Auf dem Weg in das Restaurant wurde sie von einer seltsamen Panik ergriffen, die immer noch anhielt, als sie Robert gegenüber saß. Hi Sally. Was genau wollte sie eigentlich von ihm? Wie ist sie denn gestorben? Dass er sie liebte? Jim Harris hat mir nichts erzählt. Natürlich, davon träumte sie seit langem. Kleine zärtliche Gesten, seine Hand, die auf ihrem Nacken lag, ihr durch das Haar strich. Alle sagen, Geschenke. Magnus Tate. Aber wollte sie auch mit ihm schlafen? Hat Paris dir was gesagt? Vielleicht noch heute? Hinten in seinem Transporter? Was wollte er denn von dir wissen? Wie bitte? Was hat Paris dir erzählt? Nichts. Er wollte alles Mögliche von mir wissen. Ob Catherine einen Freund hatte. Mit wem sie zu tun hatte. Wo sie in der Nacht war, bevor sie mit dem Bus nach Hause gefahren ist. Hat sie dir erzählt, wo sie in der Nacht vor ihrem Tod war? Nein. Wann hätte sie das tun sollen? Ich habe sie doch gar nicht mehr gesehen. Na, was glaubst du, wer es war? Ich meine, hat sie dir irgendwas erzählt von irgendwelchen durchgeknallten Typen, die sie belästigt haben oder so? Nein, nichts. Im Übrigen konnte man sowieso nicht alles glauben, was sie so erzählt hat. Sie war selbst ziemlich durchgeknallt. Ach. Na dann. Plötzlich spürte Sully, dass er sie eigentlich gar nicht hatte sehen wollen. Es ging ihm nur darum, herauszufinden, was sie über Catherines Tod wusste. Im Grunde war er auch nicht besser als ihre Mitschüler. Ich muss jetzt. Meine Mutter. Jimmy Paris wusste, dass er eigentlich seine Mutter anrufen sollte. Nachdem Sarah ihn verlassen hatte, wollte er am liebsten sofort nach Fair Isle zurück. Dort hatte er sich geborgen gefühlt. Er dachte oft, dass er eigentlich nur darauf wartete, bis zu Hause ein Hof frei wurde. Es war typisch für ihn, dass er sich jetzt, wo er die Möglichkeit bekam, nicht entscheiden konnte. Auf dem Heimweg nach seinem Besuch in der Anderson High war er einen Umweg gefahren, vorbei an Fran Hunters Haus. Er hatte sich vorgestellt, was er durch die zugezogenen Vorhänge nicht sehen konnte. Die Mutter und ihr kleines Mädchen sitzen aneinander gekuschelt in dem großen Sessel am Feuer und lesen zusammen in einem Bilderbuch. Die Haare der Kleinen duften und sind noch feucht vom Baden. Mit diesem Bild schlief er ein, noch bevor er seine Mutter anrufen konnte. Magnus saß aufrecht in seinem Sessel und lauschte. Er konnte nicht mehr nach draußen sehen. Es war seine eigene Entscheidung gewesen. Den ganzen Tag hatten Leute vor seiner Tür gestanden, durchs Fenster geschaut und an seine Scheibe geklopft. Sie hatten dem Raben Angst gemacht. Irgendwann hatte Magnus es nicht mehr ausgehalten. Er hatte ein paar Kartons auseinandergefaltet und die Pappstücke auf das Fenster geklebt. Still. Vollkommen still. Nicht mal der Wind ist zu hören. Er hatte schon seit geraumer Zeit nichts mehr von draußen gehört, aber immer noch konnten Menschen vor seinem Haus stehen, die nur darauf warteten, ihm böse Dinge zuzurufen. Wie die Monster in dem Albtraum, den er als Kind oft gehabt hatte. Er hatte schon immer schlecht geträumt. Doch nachdem Agnes tot war, waren die Albträume noch schlimmer geworden. Magnus saß im Sessel seiner Mutter und betrachtete Agnes. Die Zeiger ihrer Uhr. Agnes. Er sah seine Schwester vor sich, bleich und mager. Wenn sie hustete, spuckte sie Blut. Ihre Arme und Beine waren so weiß und knochig, dass sie aussahen wie das Skelett eines toten Lamms, das bei Wind und Wetter draußen gelegen hatte und von den Vögeln abgenagt Agnes. Worden war. Etoyuna. Der Rabe beäugte ihn misstrauisch und stumm. Manchmal dachte Magnus, dass der Vogel eines Tages sprechen würde. Dann würde er alles erzählen, wie es damals gewesen Agnes. War. Etoyuna. Catherine. Cassie. Magnus schüttelte den Kopf, um die albernen Gedanken zu vertreiben und versuchte, sich an Agnes zu erinnern, an die Zeit, als sie noch gesund war. Er sah sie vor sich. Auf dem Schulhof beim Seilspringen. Das Baumwollkleid mit dem Blümchen war ganz ausgebleicht vom vielen Waschen und inzwischen so kurz, dass man ihr Höschen sehen konnte. War Catriona auch gut im Seilspringen? Es störte Magnus, dass er das nicht wusste. Doch er wollte jetzt nicht an Catriona denken, nicht an die Torfbank und nicht an den Felshaufen. Erzähl ihnen nichts, Junge. Keiner hat sie gefunden. Nicht die Einheimischen und auch nicht die Spezialisten aus Schottland. Das Grinsen kam wieder auf sein Gesicht. Und er musste an die Bänder denken. Die Haarbänder. Er hatte sie gut versteckt. Die Nacht der Raben. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Anne Cleves. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Teil 1. Raben im Schnee. Erzählerin und Gesang Winnie Böwe. Jimmy Perez, Robert Galinowski. Magnus Tate, Helmut Stange. Sally Henry, Laura Mehr. Roy Taylor, Martin Bross. Fran Hunter, Ulrike Grote. Und viele andere. Musik Peter Keitzar. Hörspielbearbeitung und Regie Mark Ginsler. Produktion Südwestrundfunk 2008. Der Mord an der 16-jährigen Catherine Ross hat die Bewohner eines Städtchens auf den Shetlandinseln aufgewühlt. Die Schülerin war am 4. Januar mit dem eigenen Schal erwürgt im Schnee gefunden worden. Im Gegensatz zu den meisten anderen kann der leitende Ermittler, Inspektor Jimmy Paris, nicht glauben, dass der verschrobene Außenseiter Magnus Tate der Täter ist, der auch schon 8 Jahre zuvor für das Verschwinden der kleinen Catriona verantwortlich gemacht wurde.